Anlässlich des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas gab es am 10. Oktober in der Hauptstadt und den Bezirken die Fürstkonzerte. Im Theater Moranbong fand das Konzert des staatlichen Sinfonieorchesters unter dem Motto »Lied für die Partei« im Großtheater Pyongyang, die Revolutionsoper »Ich sehe den Sieg der Revolution«, im Künstlertheater Bonghwa das Musik- und Tanzgedicht »Die Erzählung von Arirang« und im staatlichen Schauspieltheater das Drama »Die Blutader« statt. Dargeboten wurden im Pyongyanger Zirkustheater und im Zauberkunsttheater jeweils eine Akrobatikrevue und ein Magieprogramm vom staatlichen Zirkusensemble. Auch die Künstlerensembles in allen anderen Bezirken traten mit bunten künstlerischen Darbietungen auf. Auf dem Platz Kaesong wurde die Revue der werktätigen Jugendlichen und Schüler der Stadt Kaesong mit dem Thema »Das Lied des glücklichen Volkes« aufgeführt.